Kapitel 6 Aufgabe 6.1 B1 Frau Schumacher ruft das Hotel Krone an und reserviert ein Zimmer für Herrn Bohrer und seine Frau. Hören Sie sich das Gespräch an. Sind die Aussagen in Ihrem Buch richtig oder falsch? Hotel Krone, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Carola Schumacher von der Firma Schaller in Köln. Ich habe den Namen Ihres Hotels dem Hotelverzeichnis der Touristinformation entnommen und möchte eine Zimmerreservierung machen. Zuerst habe ich aber eine Frage. Wie weit sind Sie vom Hauptbahnhof entfernt? Nur eine Bushaltestelle. Zu Fuß geht man nicht ganz 10 Minuten. Gut, dann möchte ich ein Doppelzimmer reservieren. Gerne. Für wann bitte? Vom 3. bis 6. März, also für 3 Nächte. Möchten Sie Bad oder Dusche? Lieber Bad, wenn es möglich ist. Dann muss ich mal schauen. Da haben Sie Glück. Wir haben noch ein Doppelzimmer mit Bad und Dusche frei. Wissen Sie, im März findet in Hannover die CeBIT statt. Und da sind die meisten Hotels ausgebucht. Ja, ich weiß. Aus diesem Grund rufe ich an. Mein Chef besucht die Messe. Noch folgende Frage. Im Hotelverzeichnis steht, das Doppelzimmer mit Bad zwischen 79 Euro und 130 Euro kosten. Wo ist da der Unterschied? Die Zimmer zu 130 Euro befinden sich im Neubau. Sie sind etwas größer, mit einem großen Schreibtisch, Internetanschluss und Minibar. Die zu 79 Euro sind etwas kleiner, haben aber auch eine Minibar. Aha, ich verstehe. Ist das mit Frühstück? Ja, der Zimmerpreis ist inklusive Frühstück. Gut, dann reservieren Sie mir das Doppelzimmer zu 130 Euro auf den Namen Bohrer von der Firma Schaller in Köln. Entschuldigung, können Sie mir den Namen nochmals wiederholen? Natürlich. Bohrer, ich buchstabiere. B-O-R-E-R. Herr Bohrer kommt mit seiner Gattin. Soll ich Ihnen die Reservierung bestätigen? Ja, gerne. Ich gebe Ihnen die Faxnummer. Sie lautet...